Lass es jetzt gut sein, Seni. Komm herab. Der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm, wir wissen genug. Nur noch die Venus lasst mich betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten. Ja, sie ist jetzt in ihrer Erdennähe und wirkt herab mit allen ihren Sternen. Glückseliger Aspekt. Beide Segenssterne, Jupiter und Venus, nehmen den verderblichen, den tückischen Mars in ihre Mitte, zwingen den alten Schadenstifter, mir zu dienen. Und beide große Lumina von keinem Malefico beleidigt. Der Saturn unschädlich machtlos. In cadente domo. Nicht Zeit ist's mehr zu brüten und zu sinnen, denn Jupiter, der glänzende, regiert und zieht das dunkel zubereitete Werk gewaltig in das Reich des Lichts. Man pocht. Sieh, wer es ist. Lass öffnen! Es ist Terzky. Was gibt's so Dringendes? Wir sind beschäftigt. Leg alles jetzt beiseite. Ich bitte dich. Es leidet keinen Aufschub. Öffne, Seni. Vernahmst du schon? Er ist gefangen. Ist vom Gallas schon dem Kaiser ausgeliefert. Wer ist gefangen? Wer ist ausgeliefert? Wer unser ganz Geheimnis weiß, um jede Verhandlung mit den Schweden weiß und Sachsen, durch dessen Hände alles ist gegangen. Cecin. Gerade auf dem Weg nach Regensburg zum Schweden ergriffen, des Gallas abgeschickte. Mein ganz Paket an Kinski, Mattesturn, an Ochsenstirn und Arnheim führt er bei sich. Alles ist in ihrer Hand. Sie haben Einsicht nun in alles, was geschehen. Illo. Weiß er es? Er weiß es. Denkst du, deinen Frieden nun noch zu machen mit dem Kaiser? Vorwärts musst du, denn rückwärts kannst du nun nicht mehr. Das Heer ist meine Sicherheit. Das Heer verlässt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, die Macht ist mein. Sie müssen's niederschlucken. Das Heer ist dein, ja, jetzt für den Augenblick ist's dein. Doch zittere vor der langsamen, der stillen Macht der Zeit. Es ist ein böser Zufall. Oh, einen Glücklichen will ich ihn nennen. Hat er auf dich die Wirkung, die er soll? Der schwedische Oberst? Er ist gekommen. Weißt du, was er bringt? Er will nur dir allein sich anvertrauen. Ein böser, böser Zufall. Freilich, freilich. Cecina weiß zu viel und wird nicht schweigen. Er ist ein böhmischer Rebell und Flüchtling. Sein Hals ist ihm verwirkt. Kann er sich retten auf deine Kosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, wird er, der Weichling, Stärke genug besitzen? Das Wort der Generale habe ich schriftlich. Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Es war... Er meinte... Ach, bloßer Eigendünkel. Es brauche das nicht zwischen dir und ihm. Es braucht das nicht. Er hat ganz recht. Die Regimenter wollen nicht nach Flandern. Sie haben eine Schrift mir übersandt und widersetzen laut sich dem Befehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehen. Glaub mir, du wirst sie leichter zu dem Schweden als zu dem Spanier hinüberführen. Ich will doch hören, was der Schwede mir zu sagen hat. Wollt ihr ihn rufen, Terzky? Er steht schon draußen. Warte ein wenig. Es hat mich überrascht. Ich bin es nicht gewohnt, dass mich der Zufall blind waltend mit sich führe. Hör ihn fürs Erste nur. Erwäg's nachher. Wär's möglich? Könnt ich nicht mehr, wie ich wollte? Nicht mehr zurück, wie mir's beliebt? Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht. Nicht die Versuchung von mir wies, die Wege bloß hab offen mir gehalten. Beim großen Gott des Himmels, es war nicht mein Ernst. Beschlossene Sache war es nie. Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. Und sah ich nicht den guten Weg zur Seite, der mir die Rückkehr offen stets bewahrt? Wohin denn sehe ich plötzlich mich geführt? Jetzt werden sie, was planlos ist geschehen, weitsehend planvoll mir zusammenknüpfen und eine Klage furchtbar draus bereiten, dagegen ich verstummen muss. So habe ich mit eigenem Netz verderblich mich umstrickt. Und nur Gewalttat kann es reißend lösen. In meiner Brust war meine Tat noch mein. Doch einmal entlassen aus dem sicheren Winkel des Herzens, gehört sie jenen tückischen Mächten an, die keines Menschen Kunst vertraulich macht.

der Sektenfeindschaft, der Parteienwut, was noch so wütend ringt, sich zu zerstören, verträgt, vergleicht sich, den gemeinen Feind der Menschlichkeit, das wilde Tier zu jagen, das mordend einbricht in die sichere Hürde, worin der Mensch geborgen wohnt. Was? Nur vom Nutzen wird die Welt regiert. Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen. Komme ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Wer ruft euch? Hier ist kein Geschäft für Weiber. Gebraucht ein Ansehen, Terzky, heißt sie gehen. Woran liegt's? Der Herzog will nicht. Will nicht, was er muss? Versucht's, denn ich bin fertig. Spricht man von Treue wie und von Gewissen. Wie? Da noch alles lag in weiter Ferne, da hattest du Entschluss und Mut. Und jetzt, da aus dem Traume Wahrheit werden will, da fängst du an zu zagen? Entworfen bloß ist's ein gemeiner Frevel. Vollführt ist's ein unsterblich Unternehmen. Und wenn es glückt, so ist es auch verziehen. Denn aller Ausgang ist ein Gottesurteil. Wenn eine Wahl noch wäre, noch ein milderer Ausweg sich fände, jetzt noch will ich ihn erwählen und das Äußerste vermeiden. Verlangst du weiter nichts? Ein solcher Weg liegt nahe vor dir. Reis hin nach Wien zum Kaiser, stehenden Fußes. Nimm eine volle Kasse mit. Erklär, du habst der Diener Treue nur erproben, den Schweden nur zum Besten haben wollen. Auch damit ist's zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Das fürchte ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten, fehlt's an Beweisen. Willkür meiden sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehen. Ich sehe, wie alles kommen wird. Der König von Ungarn wird erscheinen und es wird sich von selbst verstehen, dass der Herzog geht. Oh. Der König wird die Truppen lassen schwören und alles wird in seiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ist der Herzog fort. Auf seinen Schlössern wird's nun lebendig. Dort wird er jagen, bauen, Gestüte halten, sich eine Hofstadt gründen, große Tafel geben, kurz ein großer König sein, im Kleinen. Und weil er klug sich zu bescheiden weiß, nichts wirklich mehr zu gelten, zu bedeuten, lässt man ihn scheinen, was er mag. Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, hilfreiche Mächte. Einen solchen zeigt mir, den ich vermag zu gehen. Ich kann nicht zu dem Glück, das mir den Rücken kehrt, großtuend sagen, gehe ich, brauch dich nicht. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Und ehe ich sinke in die Nichtigkeit, ehe ich spreche Welt und Nachwelt meinen Namen mit Abscheu aus. Und Friedland sei die Losung für jede fluchenswerte Tat. Was ist denn hier so wider die Natur? Ich kann's nicht finden. Sage mir's. Du bist des Hochverrats verklagt. Ob mit, ob ohne Recht, ist jetzt nicht die Frage. Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht bedienst, die du besitzt. Und für die Kränkung hast du kein Gedächtnis? Muss ich dich dran erinnern, wie man dir zu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt. Ihn groß zu machen, hattest du den Hass, den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen. Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, weil du allein gelebt für deinen Kaiser. Da ließ er dich fallen. Ließ dich fallen, dich, dem Bayern, dem Übermütigen, zum Opfer fallen. Sage nicht, dass die zurückgegebene Würde das erste schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich, dich stellte das Gesetz der herben Not an diesen Platz, den man dir gern verweigert. Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, noch seiner Neigung dank ich dieses Amt. Missbrauch ich's, so missbrauch ich kein Vertrauen. Vertrauen? Neigung? Man bedurfte deiner. Wahr ist's, sie sahen mich immer, wie ich bin. Ich hab sie in dem Kaufe nicht betrogen. Vielmehr, du hast dich furchtbar stets gezeigt. Die haben Unrecht, die dich fürchteten und doch die Macht dir in die Hände gaben. Es gibt kein anderes Unrecht als den Widerspruch. Warst du ein anderer, als du vor 8 Jahren mit Schwert und Feuer durch Deutschlands Kreise zogst? Die Geisel schwangest über alle Länder, Hohn sprachst allen Ordnungen des Reichs. Da war es Zeit, den stolzen Willen dir zu brechen, dich zur Ordnung zu verweisen. Doch wohl gefiel dem Kaiser, was ihm nützte. Was damals gerecht war, weil du es für ihn tatst, ist's heute auf einmal schändlich, weil's gegen ihn gerichtet wird? Von dieser Seite sah ich's nie. Ja, dem ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser durch meinen Arm im Staate Taten aus, die nach der Ordnung nie geschehen sollten.

Treue, brach ich solchem gnädigen Kaiser. Macht's wieder gut. Schnell trennt euch von dem Herzog. Mich von ihm trennen. Was bedenkt ihr euch? Nur von ihm trennen? Er soll nicht leben. Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Treuen bei Gallasich und Altringer versammeln. Viel andere brachte ich noch zu ihrer Pflicht zurück. Heute Nacht entfliehen sie aus Pilsen. Graf Piccolomini, darf euch der Mann von Ehre sprechen, der die Treue brach? Der darf es, der so ernsthaft es bereut. So lasst mich hier. Auf Ehrenwort. Was sind dir? Mit meinem Regimente. Lasst mich bleiben. Ich darf euch trauen. Bei Gott. Ihr überlasst ihn seinem guten Engel nicht. Lebt wohl. Lege diese Stadt erst hinter mir. Fort, fort. Hier aber kommt mein Sohn. Ich reise ab, mein Sohn. Leb wohl. Leb wohl. Du folgst mir doch bald nach. Ich? Dir? Dein Weg ist krumm. Er ist der meine nicht. Oh, wärst du wahr gewesen, er hätte es nicht getan. Die Guten hätten Kraft bei ihm behalten. Die reine Wahrhaftigkeit hätte uns alle gerettet. Vater, ich kann dich nicht entschuldigen. Ich kann's nicht. Der Herzog hat mich schrecklich hintergangen. Du aber hast viel besser nicht gehandelt. Mein Sohn. Vater. Vater, hättest du es mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch seinen Fall. Octavio, das will mir nicht gefallen. Gott im Himmel. Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin. Denn alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein, nein, nicht alles. Thekla lebt mir noch. Betrug ist überall. Und Mord und Heuchelschein und Gift und Meineid und Verrat. Der einzig reine Ort ist unsere Liebe, der Unentweihte in der Menschlichkeit. Max, folgt mir lieber gleich, das ist doch besser. Was, ehe ich Abschied noch von ihr genommen? Den letzten? Nimmermehr. Erspare dir die Qual der Trennung der Notwendigen, komm mit mir. Nein, so wahr Gott lebt, ich bleibe. In Kaisers Namen folge mir. Gebiete mir, was menschlich ist. Kein Kaiser hat im Herzen vorzuschreiben. Max, wenn du, mein Sohn, ich darf's nicht denken, dich dem Schändlichsten verkaufst. Oh, hättest du vom Menschen besser stets gedacht. Du hättest besser auch gehandelt. Fluchwürdiger Argwohn, unglückseliger Zweifel. Max, ich sehe dich niemals wiederkehren. Unwürdig, deiner wirst du nie mich sehen. Ich gehe nach Frauenberg. Die Pappenheimer lasse ich dir hier. Auch Lothringen, Toskana und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben dich und sind dem Eide treu und werden lieber tapfer streiten fallen, als von dir weichen. Verlass dich drauf. Ich lasse fechtend hier das Leben. Oder führe sie aus Pilsen. Mein Sohn, leb wohl. Leb wohl. Wie? Keinen Händedruck zum Abschied. Es ist ein blutiger Krieg, in den wir ziehen. Und ungewiss. Verhüllt ist der Erfolg. So pflegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr. Vater, leb wohl. Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. Euer Herz ist mündig, denn ihr liebt. Und kühner Mut ist bei der Liebe. Den habt ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach eures Vaters Geist als nach der Mutter ihrem. Darum könnt ihr hören, was sie nicht fähig ist zu tragen. Was habt ihr mir zu sagen? Es steht bei euch, dem Vater einen großen Dienst zu leisten. Bei mir stünde das? Was kann ich? Max Piccolomini liebt euch. Ihr könnt ihn unauflöslich an den Vater binden. Ist es nicht schon? Er war's. Und warum sollte es nicht mehr sein? Auch am Kaiser hängt er. Nicht mehr als Pflicht und Ehre von ihm fordern. Pflicht und Ehre, das sind vieldeutig doppelsinnige Namen. Ihr sollt sie ihm auslegen. Seine Liebe soll seine Ehre ihm erklären. Wie? Er soll dem Kaiser oder euch entsagen. Er wird den Vater gern in den Privatstand begleiten. Ihr vernahmt es von ihm selbst. Ihr wollt mich nicht erraten. Nun so hört. Der Vater ist vom Kaiser abgefallen. Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen, mitsamt dem ganzen Heer. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee ihm nachzuziehen. Die Piccolomini stehen bei dem Heer in Ansehen. Sie beherrschen die Meinung und entscheidend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn. Ihr habt jetzt viel in eurer Hand. Ich wusste es wohl. Ja, gleich als ich hier eintrat, weissagte mir es das bange Vorgefühl, dass über mir die Unglückssterne stünden. Fasst euch, ich höre die Mutter nahen. Könnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen tun? Nein, das wird er nicht. Dann ist's aus. Sie werden ihn absetzen. Es wird alles wieder so werden wie zu Regensburg. So wird's nicht werden, diesmal nicht. Was habe ich nicht getragen und gelitten in dieser Ehe unglücksvollen Bund? Nein, du, mein Kind, hast deiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten. Es lebt kein zweiter Friedland. Dir wird ein ruhigeres Los. Auch wir, ich und dein Vater, sahen schöne Tage. Der ersten Jahre denke ich noch mit Lust. Da war er noch der fröhlich Strebende. Der Kaiser liebte ihn, vertraute ihm, und was er anfing, das musst ihm geraten. Doch seit dem Unglückstag zu Regensburg ist ein unsteter, ungeselliger Geist argwöhnisch finster über ihn gekommen. Ihn floh die Ruhe, und dem alten Glück, der eigenen Kraft nicht fröhlich mehr vertrauend, wandt er sein Herz den dunklen Künsten zu. Es ist noch still im Lager, alles still. In wenig Stunden kann die Nachricht da sein aus Prag, dass diese Hauptstadt unsere ist. Dann können wir die Maske von uns werfen. Der Butler, sagst du, hat sich schon erklärt. Aus eigenem Trieb. Unaufgefordert kam er, sich selbst, sein Regiment dir anzubieten. Nicht jeder Stimme, finde ich, ist zu glauben, die warnend sich im Herzen lässt vernehmen. So habe ich diesem würdig braven Mann, dem Butler, stilles Unrecht abzubitten. Denn ein Gefühl, dass ich nicht Meister bin, Furcht möchte ich's nicht gern nennen, überschleicht in seiner Nähe schaudernd mir die Sinne. Und dieser Redliche, vor dem der Geist mich warnt, reicht mir das erste Pfand des Glücks. Jetzt geh und schick mir Isolan. Hast du ihr angekündigt, welchen Wohnsitz ich ihr bestimmt? Noch nicht. Entdeck ihr selbst. Wie? Gehen wir nach Kärnten nicht zurück? Nein. Oder sonst auf keines ihrer Güter? Sie würden dort nicht sicher sein. Nicht sicher? In Kaisers Landen unter Kaisers Schutz? Den hat es Friedlands Gattin nicht zu hoffen. In Holland werden sie Schutz finden. Was? Sie senden uns in lutherische Länder? Der Herzog Franz von Lauenburg wird ihr Geleitsmann dahin sein. Der Lauenburger? Der es mit dem Schweden hält, des Kaisers Feind? Des Kaisers Feinde sind die meinen nicht mehr. Oh Gott im Himmel. Ist es dein Befehl, dass die Kroaten reiten? Ich weiß von nichts. Wir sind verraten. Was? Sie sind davon heute Nacht. Die Jäger auch. Leer stehen alle Dörfer in der Runde. Und Isolan? Den hast du ja verschickt. Ich? Nicht? Du hast ihn nicht verschickt. Auch nicht den Deodat. Sie sind verschwunden, beide. Hat dir der Terzky? Er weiß alles. Auch das Maradas, Esterhazy, Götz, Colalto, Kaunitz dich verlassen? Teufel! Still! Terzky, Gott, was gibt's? Was ist geschehen? Nichts! Es ist nichts. Nichts? Sehe ich nicht, dass alles Blut aus euren Wangen wich? Dass selbst der Bruder Fassung nur erkünstelt? Das konnte nicht so heimlich geschehen, ohne Meuterei. Wer hat die Wache an den Toren? Tiefenbach. Lass Tiefenbach ablösen, unverzüglich, und Terzkys Grenadiere aufziehen. Höre, hast du vom Butlern Kundschaft? Gleich ist er selber hier. Der hält dir fest. Großer Gott, was ist's? Wenn ich soll bleiben, geht! Was gibt's? Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursache. Die Tiefenbacher machen böse Mienen. Nur die Wallonen stehen abgesondert in ihrem Lager und halten sich gesetzt. So wie sie pflegen. Zeigt Piccolomini sich unter ihnen? Man sucht ihn, er ist nirgends anzutreffen. Wie aber kam der Lärm ins Lager? Es sollte ja dem Heer verschwiegen bleiben, bis sich zu Prag das Glück für uns entschieden. Hättest du mir doch geglaubt. Noch gestern Abend beschworen wir dich, Octavio, den Schleicher aus den Toren nicht zu lassen. Das alte Lied. einmal für allemal nichts mehr von diesem törichten Verdacht. Dem Isolani hast du auch getraut und war der Erste doch, der dich verließ. Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elend. Fahr hin, ich hab auf Dank ja nie gerechnet. Verrat und Meuterei. Was nun schon wieder? Die Tiefenbacher, als ich die Order gab, sie abzulösen. Nun? Sie verweigern den Gehorsam. So, lass sie niederschießen. Gelassen. Welche Ursache geben sie? Kein anderer sonst habe ihnen zu befehlen als Generalleutnant Piccolomini. Was? Wie ist das? So habe es ihn verlassen und eigenhändig vorgezeigt vom Kaiser. Vom Kaiser? Hörst du's, Fürst? Auf seinen Antrieb sind gestern auch die Obersten entwichen. Hörst du's? Auch Montecuculi, Caraffa und noch 6 andere Generale werden vermisst, die er berät hat, ihm zu folgen. Das habe alles schon seit langem schriftlich bei sich gehabt vom Kaiser. Oh, hättest du mir doch geglaubt. Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen. Die Sterne lügen nicht. Das aber ist geschehen, wie der Sternen laufen, Schicksal. Das war kein Heldenstück, Octavio. Nicht deine Klugheit siegte über meine. Dein schlechtes Herz hat über mein Gerades den schändlichen Triumph davongetragen. Butler, das ist noch ein Freund. Mein General, ich komme. Weißt du es schon? Octavio hat dem Kaiser mich verraten. Was sagst du? 30 Jahre haben wir zusammen ausgelebt und ausgehalten. Ich stützte mich auf ihn, wie ich auf deine treue Schulter jetzt mich stütze. Und in dem Augenblick, da liebevoll, vertrauend meine Brust an seiner schlägt, ersieht er sich den Vorteil. Sticht das Messer, mir listig lauernd, langsam in das Herz. Vergesst den Falschen. Sagt, was wollt ihr tun? Wohl. Wohlgesprochen. Nichts mehr von ihm. Denkt nicht, dass sein Verlust mich schmerzt. Mich schmerzt nur der Betrug. Und jener Max, er liebte mich wahrhaftig. Er hat mich nicht getäuscht. Er nicht. Genug davon. Der Reitende, den mir Graf Kinz geschickt aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Meutern nicht in die Hände fallen. Drum geschwind, schickt einen sichern Boten ihm entgegen, der auf geheimem Weg ihn zu mir führt. Mein Feldherr, wen erwartet ihr? Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt, wie es mit Prag gelungen. Ja. Was ist euch? So wisst ihr es nicht. Was? Wie dieser Lärmen ins Lager kam. Wie? Jener Bote. Nun. Er ist herein. Er ist herein? Mein Bote? Seit mehreren Stunden. Und ich weiß von nichts. Die Wache fing ihn auf. Verdammt! Sein Brief ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager. Ihr wisst, was er enthält? Befragt mich nicht. Verhehlt mir nichts. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren. Ist? Es ist verloren. Alle Regimenter zu Budweis, Tabor, Braunau, Königin Grätz, zu Brünn und Snein haben euch verlassen. Dem Kaiser neu gehuldigt. Ihr selbst mit Terzky Illo seid geächtet. Es ist entschieden. Nun ist's gut. Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Jetzt fecht ich für mein Haupt und für mein Leben. Du hast's erreicht, Octavio. Fast bin ich jetzt so verlassen wieder, als ich einst vom Regensburger Fürstentage ging. Da hatte ich nichts mehr als mich selbst. Doch was ein Mann kann wert sein, habt ihr schon erfahren. Schon einmal galt ich euch statt eines Heers, ich Einzelner. Noch fühle ich mich denselben, der ich war. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen. Gewohnt wohl sind sie unter mir zu siegen, nicht gegen mich. Wenn Haupt und Glieder sich trennen, da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte. Mut, Freunde, Mut! Wir sind noch nicht zu Boden. 5 Regimenter Terzky sind noch unser und Butlers Wackelscharen. Morgen stößt ein Heer zu uns von 16.000 Schweden. Nicht Mächtiger war ich, als ich vor 9 Jahren auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern. 10 Kürassiere von Pappenheim verlangen dich im Namen des Regiments zu sprechen. Lass sie kommen. Gib acht, sie zweifeln noch und sind noch zu gewinnen. Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brück in Flandern. Dein Name ist Mercy. Heinrich Mercy heiße ich. Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, von Hessischen umringt und schlugst dich durch mit 180 Mann durch ihre 1000. So ist's, mein General. Du warst darunter, als ich die Freiwilligen herausließ, treten auf dem Altenberg, die schwedische Batterien wegzunehmen. So ist's, mein Feldherr. Du nennst dich Risbeck. Köln ist dein Geburtsort. Risbeck, aus Köln. Den schwedischen Oberst Dübert brachtest du gefangen ein ins Nürnberger Lager. Ich nicht, mein General. Ganz recht, es war dein älterer Bruder. Du hattest noch einen jüngeren Bruder. Wo blieb der? Der steht zu Olmütz, bei des Kaisers Heer. Nun, so lasst hören. Bringt eure Sache vor. Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Handen, der uns befiehlt. Wer wählte euch? Jedwede Fahn zog ihren Mann durch Los. Nun denn zur Sache. Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Handen, der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukündigen, weil du ein Feind und Landsverräter seist. Was habt ihr drauf beschlossen? Unsere Kameraden zu Braunau, Budweis, Prag und Olmütz haben bereits gehorcht. Und ihrem Beispiel folgten die Regimenter Tiefenbach, Toskana. Wir aber glauben's nicht, dass du ein Feind und Landsverräter bist. Wir halten's bloß für Lug und Trug und spanische Erfindung. Du selber sollst uns sagen, was du vorhast. Denn du bist immer wahr mit uns gewesen. Das höchste Zutrauen haben wir zu dir. Kein fremder Mund soll zwischen uns sich schieben. Den guten Feldherrn und die guten Truppen. Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Und dies entbietet dir dein Regiment. Ist's deine Absicht bloß, das Kriegeszepter, das dir gebührt, das dir der Kaiser hat vertraut, in deinen Händen zu bewahren, so wollen wir dir beistehen und dich schützen bei deinem guten Rechte gegen jeden. Und wenn die anderen Regimenter alle sich von dir wenden, so wollen wir allein dir treu sein, unser Leben für dich lassen. Denn das ist unsere Reiterpflicht, dass wir umkommen lieber, als dich sinken lassen. Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief besagt, wenn's wahr ist, dass du uns zum Feind treuloserweise willst hinüberführen, was Gott verhüte, so müssen wir dich auch verlassen und dem Brief gehorchen. Hört, Kinder! Braucht nicht viel Worte. Sprich ja, oder nein, so sind wir schon zufrieden. Hört an, ich weiß, dass ihr verständig seid. Selbst prüft und denkt und nicht der Herde folgt. Drum habe ich euch, ihr wisst's, als freie Männer auch behandelt, der eigenen Stimme recht euch zugestanden. Ja, würdig hast du stets mit uns verfahren. Wir folgen auch dem großen Haufen nicht, du siehst's. Sprich nur ein Wort. Dein Wort soll uns genügen. Dass es Verrat nicht sei, worauf du sinnst. Dass du das Heer zum Feind nicht wollest führen. Mich verrät man. Aufgeopfert hat der Kaiser mich meinen Feinden. Fallen muss ich, wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Ein ruheloser Marsch war unser Leben. Heimatlos durchstürmten wir die kriegbewegte Erde. Und jetzt, da wir die schwere Waffenarbeit, die undankbare, fluchbeladene getan, soll dieser kaiserliche Jüngling den Frieden leicht wegtragen? Soll den Ölzweig, die wohlverdiente Zierde unseres Haupts, sich in die Knabenhaare flechten? Das soll er nicht, solange wir's hindern können. Niemand als du, der ihn mit Ruhm geführt, soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest uns heraus ins Blutgefeld des Todes. Du, kein anderer, sollst uns fröhlich heimführen in des Friedens schöne Fluren. Glaubt das nicht. Ihr werdet dieses Kampfes Ende niemals erblicken. Dieser Krieg verschlingt uns alle. Österreich will keinen Frieden. Darum eben, weil ich den Frieden suche, muss ich fallen. Was kümmert's Österreich, ob der lange Krieg die Heere aufreibt und die Welt verwüstet? Es will nur wachsen stets und Land gewinnen. Ihr wollt mir beistehen. Wollt mich mit den Waffen bei meinem Rechte schützen, das ist edelmütig. Doch denket nicht, dass ihr's vollenden werdet, dies kleine Heer. Vergebens werdet ihr für euren Feldherrn euch geopfert haben. Nein, Lasst uns sicher gehen, Freunde suchen. Der Schwede sagt uns Hilfe zu. Lasst uns zum Schein sie nutzen. Bis wir beiden furchtbar Europas Schicksal in den Händen tragen und der erfreuten Welt aus unserem Lager den Frieden schön begrenzt entgegenführen. So treibst du es mit den Schweden nur zum Schein? Du willst den Kaiser nicht verraten, uns nicht schwedisch machen? Was geht der Schwed mich an? Mit Gott gedenke ich ihn bald über seine Ostsee heimzujagen. Mir ist's allein ums Ganze. Seht, der Jammer dieses deutschen Volks erbarmt mich. 15 Jahre schon brennt die Kriegesfackel und noch ist nirgends Stillstand. Schwed und Deutscher, Papist und Lutheraner, keiner will dem anderen weichen. Jede Hand ist wieder die andere. Alles ist Partei und nirgends kein Richter. Sagt, wo soll das enden? Wer den Knäuel entwirren, der sich endlos selbstvermehrend wächst, er muss zerhauen werden. Ich fühl's, dass ich der Mann des Schicksals bin und hoff's mit eurer Hilfe zu vollführen. Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr. Was? Das muss uns schaden bei den Gutgesinnten. Was denn? Es heißt ein Aufruhr öffentlich erklären. Was ist es denn? Graf Terzkys Regimenter reißen den kaiserlichen Adler von den Fahnen und pflanzen deine Zeichen auf. Rechts und verflucht sei dieser Rat und wen gab. Halt, Kinder, halt! Es ist ein Irrtum. Hört! Und streng will ich's bestrafen. Hört doch! Bleibt! Sie hören nicht. Geh nach, bedeute sie. Bring sie zurück, es koste, was es wolle. Das stürzt uns ins Verderben. Butler, Butler, ihr seid mein böser Dämon. Warum musstet ihr es in ihrem Beisein melden? Alles war auf gutem Wege, sie waren halb gewonnen. Der Freunde Eifer ist's, der mich zugrunde richtet. Nicht der Hass der Feinde. Albrecht, was hast du getan? Ist keine Hoffnung mehr. Ist alles verloren. Alles. Und auch Graf Max ist fort? Wo sollte er sein? Er ist mit seinem Vater über zu dem Kaiser. Terzky, lass einen Reisewagen schnell bereit sein im Hinterhof, die Frauen wegzubringen nach Eger. Hörst du den Auflauf? Das ganze Korps der Pappenheimer ist im Anlauf. Sie verlangen ihren Oberst, den Max, zurück. Er sei hier auf dem Schloss, behaupten sie, und du haltest ihn mit Zwang. Und wenn du ihn nicht losgibst, werde man ihn mit dem Schwert befreien. Sagt ich's nicht. Er ist noch hier. Er hat mich nicht verraten, hat es nicht vermocht. Ich habe nie daran gezweifelt. Oh, dann ist alles gut. Dann weiß ich, was ihn ewig halten soll. Da ist er! Ja. Ja, da ist er. Thekla, bekenn es frei vor allen. Fürchte niemand. Es höre, wer es will, dass wir uns lieben. Warum es noch verbergen? Das Unglück braucht keinen Schleier mehr. Frei unter 1000 Sonnen kann es handeln. Nein, Gräfin Terzky, seht mich nicht hoffend an. Ich komme nicht zu bleiben. Abschied zu nehmen komme ich. Es ist aus. Ich muss dich verlassen, Thekla, muss. Sag, Thekla, dass du selbst dich überzeugst. Ich kann nicht anders. Du hier, mein Fürst? Nicht du bist, den ich hier gesucht. Ich habe es nur mit ihr allein. Hier will ich freigesprochen sein. An allem anderen ist nichts mehr gelegen. Denkst du, ich soll der Tor sein und dich ziehen lassen? Und eine Großmutsszene mit dir spielen? Dein Vater ist zum Schelm an mir geworden. Du bist mir nichts mehr als ein Sohn. Sollst nicht umsonst in meine Macht gegeben sein. Ich kann auch Unmensch sein, wie er. Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt du, dass ich deinem Zorn nicht trotze, noch ihn fürchte. Was mich hier zurückhält, weißt du. Sieh, alles, alles wollte ich dir verdanken. Du hast es zerstört. Doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig trittst du das Glück der Deinen in den Staub. Der Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Gnade. Wie das gemütlos blinde Element folgst du des Herzens wildem Trieb allein. Du schilderst deines Vaters Herz. Wie du es beschreibst, so ist es in seinem Eingeweide, in dieser schwarzen Heuchlersbrust gestaltet. Ich hatte nimmer Arges gegen ihn. Weit offen ließ ich des Gedankens Tore und warf die Schlüsselweiser Vorsicht weg. Am Sternenhimmel suchten meine Augen im weiten Weltenraum den Feind, den ich im Herzen meines Herzens eingeschlossen. Ich will den Vater nicht verteidigen. Unglücklich schwere Taten sind geschehen. Und eine Frevelhandlung fasst die anderen in eng geschlossener Kette grausend an. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet, in diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muss der Väter Schuld? Warum der Väter Hass auch uns, die Liebenden, zerreißend scheiden? Max, bleibe bei mir. Geh nicht von mir, Max. Sieh, als man dich im pragschen Winterlager ins Zelt mir brachte, einen zarten Knaben, damals nahm ich dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel, bist du von mir erwärmt, an meinem Herzen das junge Leben wieder freudig fühltest. Wann habe ich seitdem meinen Sinn verändert? Ich habe viele tausend reich gemacht, mit Ländereien sie beschenkt, belohnt mit Ehrenstellen. Dich habe ich geliebt. Mein Herz, mich selber habe ich dir gegeben. Sie alle waren Fremdlinge. Du warst das Kind des Hauses. Max, du kannst mich nicht verlassen. Es kann nicht sein. Ich mag's und will's nicht glauben, dass mich der Max verlassen kann. Mein Gott. Was tat dein Vater für dich, das ich nicht reichlich auch getan? Ein Liebesnetz hab ich um dich gesponnen. Zerreiß es, wenn du kannst. Du bist an mich geknüpft mit jeder heiligen Fessel der Natur, die Menschen aneinander ketten kann. Geh hin, verlass mich. Diene deinem Kaiser. Lass dich mit seinem Widderfell dafür belohnen, dass dir der Freund, der Vater deiner Jugend, dass dir das heiligste Gefühl nichts galt. Oh Gott, wie kann ich anders? Muss ich nicht. Mein Eid, die Pflicht. Pflicht? Gegen wen? Wer bist du? Wenn ich am Kaiser Unrecht handle, ist es mein Unrecht, nicht das deinige. Gehörst du dir? Bist du dein eigener Gebieter? Stehst frei da in der Welt wie ich? Dass du der Täter deiner Taten könntest sein? Auf mich bist du gepflanzt. Ich bin dein Kaiser. Mir angehören, mir gehorchen. Das ist deine Ehre, dein Naturgesetz. Die Pappenheim schnurken an. Sie sind entschlossen, den Degen in der Hand das Haus zu stürmen. Den Grafen wollen sie befreien. Man soll die Ketten vorziehen, das Geschütz aufpflanzen. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. Ich will hinunter, sie bedeuten. Keinen Schritt. Was bringst du, Terzky? Botschaft von unseren treuen Truppen. Sie flehen um Erlaubnis anzugreifen. Soll diese Stadt zum Schlachtfeld werden und brüderliche Zwietracht durch ihre Straßen toben? Willst du den Gang mit mir versuchen, Max? Freiheit zu gehen hast du. Stell dich mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas gelernt. Und keinen schönen Tag erlebst du, mir die Schule zu bezahlen. Graf Piccolomini, könnt ihr das tragen? Die Regimenter, die mir anvertraut sind, dem Kaiser treu hinwegzuführen, habe ich gelobt. Das will ich halten oder sterben. Doch fechte ich nicht gegen dich, solange ich's vermeiden kann. Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. Aufs Rathaus steigen sie. Das Dach wird abgedeckt. Sie richten die Kanonen aufs Haus! Zu lange habe ich schon gezaudert. Das konnten sie sich frevelig erkühnen, weil sie mein Angesicht nicht sahen. Sie sollen mein Antlitz sehen, meine Stimme hören. Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht ihr Feldherr und gefürchteter Gebieter? Ich zeig mich dem Rebellen her. Und schnell bezähmt, gebt acht, kehrt der empörte Sinn ins alte Bette des Gehorsams wieder. Wenn Sie ihn sehen, es ist noch Hoffnung, Schwester. Hoffnung? Ich habe keine. Das ertrage ich nicht. Ich kam hierher mit fest entschiedener Seele. Zwei Stimmen streiten sich in meiner Brust. In mir ist Nacht. Ich weiß, das Rechte nicht zu wählen. Sie wissen's nicht? Dann will ich's Ihnen sagen. Gut machen, was Ihr Vater hat verbrochen. Dass nicht der Name Piccolomini ein Schandlied sei, ein ewiger Fluch im Haus der Wallensteiner. Uns alle bewegt der Wunsch, die Leidenschaft. Wo ist eine Stimme der Wahrheit, der ich folgen darf? Hier, auf dein Herz, dies Unfehlbare will ich's legen. Kannst du mich dann noch lieben, Thekla, wenn ich bleibe? Erkläre, dass du es kannst, und ich bin euer. An euren Vater denkt. Nicht Friedlands Tochter. Ich frage dich, dich, meine Geliebte, frage ich. Soll ich dem Kaiser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio die vatermörderische Kugel senden? Max! Nein, übereil dich nicht. Nicht das Große, nur das Menschliche geschehe. Denk, was der Fürst von Je an mir getan. Denk auch, wie es ihm mein Vater hat vergolten. Leg alles, alles in die Waage. Folge deinem ersten Gefühl. Geh und erfülle deine Pflicht. So muss ich dich verlassen. Von dir scheiden. Wie du dir selber treu bleibst, bist du es mir. Ein blutger Hass entzweit die Häuser Friedland, Piccolomini. Doch wir gehören nicht zu unserem Hause. Fort, eile, deine gute Sache von unserer Unglückseligen zu trennen. Es ist vorbei und alles ist verloren. Sie gaben nichts auf seinen Anblick? Nichts. Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Terzky. Mein Fürst. Lass unsere Regimenter sich fertig halten, heute noch aufzubrechen. Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend. Butler. Mein General. Der Kommandant zu Eger ist euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich durch einen Eilenden, er soll bereit sein, uns morgen in die Festung einzunehmen. Ihr folgt uns selbst mit eurem Regiment. Es soll geschehen, mein Feldherr. Du, Max, bist frei. Ich halte dich nicht mehr. In eine Wüste gehe ich. Und alles, alles, was mir wert ist, lasse ich hier zurück. Ihr auch hier, Oberst Butler? Und ihr wollt mir nicht folgen. Wohl bleibt eurem neuen Herrn getreuer als dem alten. Kommt, versprecht mir die Hand, gebt mir darauf, dass ihr sein Leben beschützen. Unverletzlich wollt bewahren. Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt sein Leben jedem Mordknecht preis, der sich den Lohn der Bluttat will verdienen. Jetzt tät ihm eines Freundes treue Sorge Not. Und die ich scheidend um ihn sehe. Sucht die Verräter in eures Vaters, in des Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns von seinem hassenswürdigen Anblick. Geht! Blast! Blast! Oh, wären es die schwedischen Hörner und ging's von hier grad ins Feld des Todes und alle Schwerter durchdrängen meine Brust. Es ist nicht wohlgetan, zum Führer den Verzweifelnden zu wählen. Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben. Er ist herein. Ihn führte sein Verhängnis. Das Gatter ist gefallen hinter ihm. Bis hierher, Friedland, und nicht weiter. Gordon! Seid ihr es, Butler? Der Herzog ein Verräter. Ich bitte euch, General, sagt mir ausführlich... Ihr habt den Brief erhalten, den ich euch... Und hab getan, wie ihr mich hießet, die Festung unbedenklich ihm geöffnet. Jedoch verzeiht... Als ich den Fürsten selbst nun sah, da fing ich wieder an zu zweifeln. Nicht als ein Geächteter trat Herzog Friedland ein in diese Stadt. Ruhig, wie in Tagen guter Ordnung, nahm er des Amtes Rechenschaft mir ab. Wie ich euch schrieb, so ist genau geschehen. Es hat der Fürst dem Feinde die Armee verkauft. Die Acht ist ausgesprochen über ihn. Und ihn zu liefern, lebend oder tot, ist jeder treue Diener aufgefordert. Verräter an dem Kaiser... Solch ein Herr, so hochbegabt, unnatürlich war und neuer Art die Kriegsgewalt in dieses Mannes Händen. Dem Kaiser selber stellte sie ihn gleich. Keiner möchte da feste stehen, wo er fiel. Die Schweden sind im Anmarsch gegen Eger. Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr von diesem Platz. Denn Ehr und Leben habe ich verwendet, ihn gefangen hier zu nehmen. Und euer Beistand ist's, auf den ich rechne. Er selber hat das Schloss mir anvertraut, das ich in seinen Kerker soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen. Wir sind nur Schergen des Gesetzes. Gehorsam heißt die Tugend, um die der Niedere sich bewerben darf. Wo viel Freiheit ist viel Irrtum. Doch sicher ist der schmale Weg der Pflicht. Vom Staube hat er manchen aufgelesen, zu hoher Ehe und Würden ihn erhöht und hat sich keinen Freund damit, nicht einen erkauft. Hier lebt ihm einer, den er kaum gehofft. Ich habe mich keiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweifle ich, ob er je in seiner Größe sich eines Jugendfreunds erinnert hat. Wollt ihr die Acht an ihm verziehen, mir eure Hilfe leihen, ihn zu verhaften? Es ist hart, dass unter allen eben mich das Los zum Werkzeug seines Sturzes muss erwählen. Pagen waren wir am Hof zu Burga zu gleicher Zeit. Ja, ich weiß. Wohl 30 Jahre sind's. Ernst war sein Sinn. auf große Dinge männlich nur gerichtet. Nicht die Lust der Knaben zog ihn an. Doch oft ergriff es ihn, geheimnisvoll, dass wir ihn staunend ansahen, nicht recht wissend, ob Wahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen. Nachher trieb uns das Schicksal auseinander, weit, weit. Er ging der Größe Weg mit schnellem Schritt, ward Graf und Fürst und Herzog und Diktator. Brecht ab, Herr Kont. Hört, Gordon, aber sagt's nicht weiter, was ich euch jetzt im Vertrauen eröffne. Die Erfüllung der Zeiten ist gekommen, Kommandant. Die Hohen werden fallen und die Niedrigen erheben sich. Behaltet's aber bei euch, die spanische Doppelherrschaft neiget sich zu ihrem Ende. Eine neue Ordnung der Dinge führt sich ein. Ihr sah doch jüngst am Himmel die drei Monde. Mit Entsetzen. Zwei Reiche werden blutig untergehen, im Osten und im Westen. Und nur der lutherische Glaub wird bleiben. Ein starkes Schießen war diesen Abend zur linken Hand. Von Neustadt oder Weiden schien's zu kommen. Das ist der Weg, auf dem die Schweden nahmen. Wie stark ist die Besatzung? 180 dienstfähige Mann. Und wie viel stehen in dem Jochimstal? 200. Der Posten in dem Jochimstal soll abziehen. In euren treuen Händen, Kommandant, lasse ich mein Weib, mein Kind und meine Schwester. Nur Briefe erwarte ich, mit dem Frühesten die Festung samt allen Regimentern zu verlassen. Willkommene Botschaft! Frohe Zeitungen! Eine Schlacht ist vorgefallen bei Neustadt und die Schweden blieben Sieger. Woher kommt die Nachricht? Ein Landmann bracht sie. 2 Stunden hat das Schießen angehalten und 1000 Kaiserliche seien geblieben. Ihr Oberst mit. Mehr wusste er nicht zu sagen. Wie käme kaiserliches Volk nach Neustadt? Der Altringer, er müsste Flügel haben, stammt gestern 14 Meilen noch von da. Es kann nicht sein. Wir werden es alsbald hören, denn hier kommt Illo. Ein schwedischer Kurier ist da und will dich sprechen. Woher kommt er? Vom Rheingraf. Und was er bringt, will ich voraus dir melden. Die Schweden stehen 5 Meilen nur von hier. Bei Neustadt hat der Piccolomini sich mit der Reiterei auf sie gestürzt. Ein fürchterliches Morden sei geschehen. Die Pappenheimer alle, auch der Max, seien auf deinem Platz geblieben. Wo ist der Bote? Bringt mich zu ihm. Ihr habt gehört, was dieser Illo brachte. Dass sich die Schweden siegend nahen. Wohl hört ich's. Wir haben nur mein einzig Regiment und nicht 200 starke die Besatzung. So ist's. Und nicht möglich ist, mit so geringer Mannschaft solch einen Staatsgefangenen zu bewahren. Das sehe ich ein. Mit meinem Haupte hafte ich für das Seine. Wort muss ich halten. Führ's, wohin es will. Und ist der Lebende nicht zu bewahren, so ist der Tote uns gewiss. Gerechter Gott, ihr könntet... Er darf nicht leben. Ihr vermöchtet's? Ihr oder ich. Er sah den letzten Morgen. Ermorden wollt ihr ihn? Das ist mein Vorsatz. Ohne Urteil. Die Vollstreckung ist statt Urteils. Das wäre Mord und nicht Gerechtigkeit. Hier ist das Manifest, das uns befiehlt, uns seiner zu bemächtigen. Es ist an euch gerichtet wie an mich. Wollt ihr die Folgen tragen, wenn er zum Feind entrinnt? Durch unsere Schuld? Oh Gott. Was sein muss, sehe ich klar wie ihr. Auch dieser Illo, dieser Terzky dürfen nicht leben, wenn der Herzog fällt. Nicht um diese tut's mir leid. Sie waren's, die mit fluchwürdiger Geschäftigkeit die Unglücksfrucht in ihm genährt. Mag sie des bösen Dienstes böse Lohn ereilen. Auch sollen sie im Tod ihm gleich voran. Diesen Abend bei eines Gastmahls Freuden wollten wir sie lebend greifen und im Schloss bewahren. Viel kürzer ist es so. Ich gehe sogleich die nötigen Befehle zu erteilen. Nun soll's bald anders werden. Morgen ziehen die Schweden ein, dann grad auf Wien. Hey, lustig, Alter. Jetzt ist's an uns, Gesetze vorzuschreiben und Rache zu nehmen. Einer hat's schon gebüßt, der Piccolomini. Ging's allen so, die's übel mit uns meinen. Wie schwer trifft dieser Schlag Octavius Haupt. Er hat ein ganzes Leben lang sich abgequält, sein altes Grafenhaus zu fürsten, und jetzt begräbt er seinen einzigen Sohn. Schad ist doch um den Jüngling. Dem Herzog selbst ging's nahe. Man sah es wohl. Er hat die Welt schon immer vorgezogen. Auch jetzt noch. Sehe er uns alle lieber 10-mal tot, könnte er deinen Freund damit ins Leben rufen. Still, lass die Toten ruhen. Heute gilt es, wer den anderen niedertrinkt. Wir wollen eine lustige Fasnacht halten. Mit vollen Gläsern erwarten wir die schwedische Avantgarde. Ja, lasst uns heute noch guter Dinger sein. Denn heiße Tage stehen uns noch bevor. Nicht ruhen soll dieser Degen, bis er sich in österreichischem Blute satt gebadet. Bedenkt, wie schnell des Glückes Rad sich dreht. Denn immer noch sehr mächtig ist der Kaiser. Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn. Kommt, Terzky. Es ist Zeit zum Abendessen. Was meint ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, dem Schwedischen zur Ehre? Lass das. Es wird dem Herzog nicht gefallen. Was? Wir sind Meister hier. Und keiner soll sich kaiserlich bekennen, wo wir herrschen. Gute Nacht, Gordon. Lasst euch zum letzten Mal den Platz empfohlen sein. Dann seid ihr eures Schließeramtes quitt. Denn morgen ziehen die Schweden in die Festung. Ihr Butler kommt doch auch aufs Schloss. Zu rechter Zeit. Ihr vernahmt's. Die Nacht nur ist noch unser. Sie sind schnell. Noch schneller wollen wir sein. Eilt nicht so. Sie macht ihr Dünkel sicher. Wehrlos gibt sie ihr böser Stern in unsere Hand. Ein großer Rechenkünstler war der Fürst von jeher. Alles wusste er zu berechnen. Die Menschen wusste er gleich des Brettspiels Steinen nach seinem Zweck zu setzen und zu schieben. Und endlich wird doch der Kalkül irrig sein. Er wird sein Leben selbst hineingerichtet haben. An seine Größe denkt, an seine Milde. Es ist zu spät. Ich liebe den Herzog nicht und hab dazu nicht Ursach. Doch nicht mein Hass macht mich zu seinem Mörder. Sein böses Schicksal ist's. Das Unglück treibt mich, die feindliche Zusammenkunft der Dinge. Es denkt der Mensch, die freie Tat zu tun. Umsonst. Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eigenen Wahl ihm schnell die furchtbare Notwendigkeit erschafft. Was hilft's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen was redete? Ich muss ihn dennoch töten. Es kann der Mord bisweilen den Königen, der Mörder nie gefallen. Ihr wisst nicht, fragt nicht. Gern überließ ihn des Kaisers Gnade, sein Blut nicht willig. Doch meines Wortes Ehre muss ich lösen. Und sterben muss er. Um solch einen Mann zu retten. Was? Das ist ein Opfer wert. Er ist ein großer Herr, der Fürst. Ich aber bin nur ein kleines Haupt. Das wollt ihr sagen. Ein jeder gibt den Wert sich selbst. Wie hoch ich mich selbst anschlagen will, das steht bei mir. So hochgestellt ist keiner auf der Erde, dass ich mich selber neben ihm verachte. Den Menschen macht sein Wille groß und klein. Und weil ich meinem treu bin, muss er sterben. Der schwedische Herr, lasst mich mit ihm allein. Prinzessin, ich muss um Verzeihung bitten. Mein unbesonnen rasches Wort, wie konnte ich? Mein Schrecken unterbrach den angefangenen Bericht. Ich bitte drum, dass Sie ihn enden. Prinzessin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Ich bin darauf gefasst. Ich will gefasst sein. Wie fing das Treffen an? Vollenden Sie. Wir standen, keines Überfalls gewärtig, bei Neustadt, schwach verschanzt in unserem Lager. Als gegen Abend eine Wolke Staubes aufstieg vom Wald her, unser Vortrab fliehend ins Lager stürzte, rief der Feind, sei da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell aufs Pferd zu werfen. Dadurch brachen schon in vollem Rosseslauf dahergesprengt die Pappenheimer den Verhack. Schnell war der Graben auch, der sich ums Lager zog, von diesen stürmischen Scharen überflogen. Doch unbesonnen hatte sie der Mut vorausgeführt den anderen. Weit dahinten war noch das Fußvolk. Nur die Pappenheimer waren dem kühnen Führer kühn gefolgt. Von vorn und von den Flanken fassten wir sie mit der ganzen Reiterei und drängten sie zurück zum Graben, wo das Fußvolk, schnell geordnet, einen Rechen von Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurück. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, in guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben. Doch, Oberst Piccolomini, zum Graben winkt er, sprengt der Erste selbst sein Ross darüber weg, ihm stürzt das Regiment nach. Doch, schon war es geschehen. Sein Pferd von einer Partisan durchstoßen, bäumt sich wütend, schleudert weit den Reiter ab und hoch weg über ihn geht die Gewalt der Rosse, keinem Zügel mehr gehorchend. Bringen Sie es zu Ende. Da ergriff, als sie den Führer fallen sahen, die Truppen grimmig wütende Verzweiflung. Der eigenen Rettung denkt jetzt keiner mehr. Gleich wilden Tigern fechten sie. Es reizt ihr starrer Widerstand die unsrigen, und eher nicht erfolgt das Kampfesende, als bis der letzte Mann gefallen ist. Und wo... wo ist... Sie sagten mir nicht alles. Heut früh bestatteten wir ihn. Das ganze Heer begleitete die Bahre. Der Rheingraf selbst legte seinen Siegerdegen auf seinen Sarg. Er hätte ihn gern gerettet. Doch er selbst vereitelt es. Man sagt, er wollte sterben. Wo ist sein Grab? In einer Klosterkirche bei Neustadt. Wie heißt das Kloster? Sankt Katharinenstift. Ist's weit bis dahin? 7 Meilen zählt man. Wie geht der Weg? Man kommt bei Tirschenreit und Falkenberg durch unsere ersten Posten. Wer kommandiert sie? Oberst Seckendorf. Sie haben mir ein menschlich Herz gezeigt. Empfangen Sie ein Angedenken dieser Stunde. Gehen Sie. Prinzessin. Gehen Sie. Zwölf Dragoner sucht ihr aus. Bewaffnet sie mit Piken, denn kein Schuss darf fallen. An dem Esssaal nebenbei versteckt ihr sie. Und wenn der Nachtisch aufgesetzt, dringt ihr herein und ruft, wer ist gut kaiserlich? Ich will den Tisch umstürzen. Dann werft ihr euch auf meine, stoßt sie nieder. Geht jetzt. Habt ihr nach Hauptmann Devereux und McDonald geschickt? Gleich sind sie hier. Kein Aufschub ist zu wagen. Auch die Bürger erklären sich für ihn. Sie sehen im Herzog einen Friedensfürsten. Schon haben sich ihre 100 angeboten, Wache bei ihm zu tun. Da sind wir, General. Was ist die Losung? Es lebe der Kaiser. Wie? Haus Österreich, lebe! Ist nicht der Friedland, dem wir treu geschworen? Sind wir nicht hergeführt, ihn zu beschützen? Wir einen Reichsfeind und Verräter schützen? Nun ja, du nahmst uns ja für ihn in Pflicht. Und bist ihm ja hierher gefolgt, nach Eger. Ich tat's, ihn desto sicherer zu verderben. Ja, so. Das ist was anderes. Wir denken nicht nach. Das ist deine Sache. Du bist der General und kommandierst. Wir kennen einander. Ja, das denke ich. Wir sind Soldaten der Fortuna. Wer das meiste bietet, der hat uns. Ja, so ist's. Jetzt sollt ihr ehrliche Soldaten bleiben. Das sind wir gerne. Und Fortuna machen. Das ist noch besser. Es ist des Kaisers Will und Ordonnanz, den Friedland lebend oder tot zu fahren. So steht's im Brief. Ja, lebend oder tot. Und stattliche Belohnung wartet dessen an Geld und Gütern, der die Tat vollführt. Das klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut von dorten her. Der Fürst sei besser. Ja, der ist splendid. Mit dem ist's aus. Sein Glücksstern ist gefallen. Ist das gewiss? Er ist so arm wie wir. So arm wie wir? Ja, MacDonald, da muss man ihn verlassen. Verlassen ist er schon vor 20.000. Wir müssen mehr tun. Wir müssen ihn töten. Töten? Und dazu habe ich euch erlesen. Uns? Euch, Hauptmann Devereux und MacDonald. Wählt einen anderen. Hand an den Feldherrn legen. Dem wir das Jurament geleistet haben. Das Jurament ist null mit seiner Treu. Wenn's nur der Chef nicht wäre, der uns so lange kommandiert hat und Respekt gefordert. Ist das der Anstoß? Ja. Den Feldherrn ermorden, das ist eine Sünde, davon kein Beichtmönch absolvieren kann. Ich absolviere dich. Es geht nicht. Nein, es geht nicht. Gut. Geht. Und schickt mir Pestalozzi. Den Pestalozzi? Den Pestalutz? Wenn ihr es verschmäht, es findet sich genug. Nein, wenn er fallen muss, so können wir den Preis so gut verdienen als ein anderer. Ja, wenn er fallen muss und soll, so mag ich es diesem Pestalutz nicht gönnen. Wann soll er fallen? Heute, in dieser Nacht. Denn morgen stehen die Schweden vor den Toren. Stehst du mir für die Folgen, General? Ich stehe für alles. Ist es Kaisers Will? Sein netter, runder Will? Man hat Exempel, dass man den Mord liebt und den Mörder straft. Das Manifest sagt, lebend oder tot. Und lebend ist nicht möglich. Sieh dir selbst. Tot also. Tot. Wie aber kommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzkischen. Und dann ist noch der Terzki und der Illo. Mit diesen beiden fängt man an. Versteht sich? Hör, Devereux. Das wird ein blutiger Abend. Hast du schon deinen Mann dafür? Trag's mir auf. Dem Major Geraldine ist übergeben. Es ist heute Fastnacht und ein Essen wird gegeben auf dem Schloss. Dort wird man sie bei Tafel überfallen, niederstoßen. Der Pestalutz, der Leslie sind dabei. General, höher, lass mich tauschen mit dem Geraldine. Die kleinere Gefahr ist bei dem Herzog. Gefahr? Was Teufel, des Herzogs Aug, nicht seinen Degen, fürchte ich. Was kann sein Aug dir schaden? Es sind noch nicht 8 Tage, dass der Herzog mir 20 Goldstück reichen lassen zu diesem warmen Rock, den ich hier anhab. Und wenn er mich nun mit der Pike sieht dastehen, mir auf den Rock sieht, sieh, so. Der Teufel, hol mich, ich bin keine Memme. Der Herzog gab dir diesen warmen Rock. Und du, ein armer Kerl, bedenkst dich ihm dafür, den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Kaiser um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Aufruhr und Verrat. Das ist auch wahr. Den Danker hol der Teufel. Ich bring ihn um. Geht. Wählt aus dem Regiment 20, 30 handfeste Kerls. Wenn's 11 geschlagen, wenn die ersten Runden passiert sind, führt sie in aller Stille dem Hause zu. Ich werde selbst nicht weit sein. Wie erreichen wir das Schlafgemach des Fürsten, ohne dass das Hofgesind erwacht? Die Dienerschaft ist auf dem rechten Flügel. Er hasst Geräusch, wohnt auf dem linken. Ganz allein. Wär es nur vorüber, MacDonald. Mir ist seltsam dabei zumute, weiß der Teufel. Mir auch. Man wird uns für 2 Bösewichte halten. In Glanz und Ehr und Überfluss könnt ihr der Menschen Urteil und Gerät verlachen. Wenn's mit der Ehr nur auch so recht gewiss sei. Seid unbesorgt. Ihr rettet Kron und Reich dem Ferdinand. Der Lohn kann nicht gering sein. So ist sein Zweck, den Kaiser zu entthronen. Das ist er. Kron und Leben ihm zu rauben. So müsst er fallen durch des Henkers Hand, wenn wir nach Wien lebendig ihn geliefert. Dies Schicksal könnt ihr nimmermehr vermeiden. Komm, MacDonald. Er soll als Feldherr enden und ehrlich fallen von Soldatenhänden. Nach einem Sieg erwartet ich dich heiterer. Sei ruhig, mir ist nichts. Wo ist dein Mann? Zu einem Gastmahl sind sie, er und Illo. Es ist schon finstere Nacht. Geh auf dein Zimmer. Heiß mich nicht gehen. Lass mich um dich bleiben. Am Himmel ist geschäftige Bewegung. Schnell geht der Wolkenzug. Die Mondessichel wankt und durch die Nacht zuckt ungewisse Helle. Kein Sternbild ist zu sehen. Der matte Schein dort, der einzelne, ist aus der Cassiopeia. Und dahin steht der Jupiter. Doch jetzt deckt ihn die Schwärze des Gewitterhimmels. Er ist dahin, ist Staub. Du sprichst von Piccolomini. Er ist der Glückliche. Er hat vollendet. Weg ist er über Wunsch und Furcht. Gehört nicht mehr dem trüglich wankenden Planeten. Oh, ihm ist wohl. Wer aber weiß, was uns die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt? Blick nicht zurück. Freu dich des Siegs. Vergiss, was er dir kostet. Verschmerzen werde ich diesen Schlag, das weiß ich. Denn was verschmerzte nicht der Mensch? Vom Höchsten wie vom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen. Denn ihn besiegen die gewaltigen Stunden. Doch fühle ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben. Und kalt und farblos seh ich's vor mir liegen. Denn er stand neben mir wie meine Jugend. Er machte mir das Wirkliche zum Traum. Was ich mir ferner auch erstreben mag, das Schöne ist doch weg. Das kommt nicht wieder. Denn über alles Glück geht doch der Freund, der's fühlend erst erschafft, der's teilend mehrt. Mir wird heute so schwer, von dir zu gehen. Und bange Furcht bewegt mich. Furcht? Wovor? Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht. Und beim Erwachen fänden wir dich nicht mehr. Einbildungen. Heute träumte mir, ich suchte dich in deinem Zimmer auf. Wie ich hineintrat, so war's dein Zimmer nicht mehr. Die Kartause zu Gitschin war's, die du gestiftet hast. Und wo du willst, dass man dich hinbegrabe. Dein Geist ist nun einmal damit beschäftigt. Ein andermal, als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir durch einen langen Gang, durch weite Säle. Es wollte gar nicht enden. Keuchend folgt ich, konnte dich nicht erreichen. Plötzlich fühlte ich mich von hinten angefasst mit kalter Hand. Du warst's und küsstest mich. Und über uns schien eine rote Decke sich zu legen. Das ist der rote Teppich meines Zimmers. Wenn's dahin sollte kommen, wenn ich dich, der jetzt in Lebensfülle vor mir steht... Des Kaisers Achtbrief ängstigt dich. Buchstaben verwunden nicht. Er findet keine Hände. Fänd er sie aber. Dann ist mein Entschluss gefasst. Ich führe bei mir, was mich tröstet. Wer stört uns noch in später Nacht? Es ist der Kommandant. Er bringt die Festungsschlüssel. Verlass uns, Schwester. Mitternacht ist da. Ist's ruhig in der Stadt? Die Stadt ist ruhig. Ich höre rauschende Musik. Das Schloss ist von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen? Dem Grafen Terzky und dem Feldmarschall wird ein Bankett gegeben auf dem Schloss. Dies Geschlecht kann sich nicht anders freuen als bei Tisch. Ich will mich schlafen legen. So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt und mit den sicheren Freunden eingeschlossen. Denn alles müsst mich trügen. Oder ein Gesicht wie dies ist keines Heuchlers Larve. Gib Acht, was fällt da? Die goldene Kette ist entzwei gesprungen. Nun, sie hat lang genug gehalten. Das war des Kaisers erste Gunst. Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heute. Aus Aberglauben, wenn du willst. Sie sollte ein Talisman mir sein, solange ich sie an meinem Halse gläubig würde tragen. Nun es sei, mir muss fortan ein neues Glück beginnen, wie doch die alte Zeit mir näher kommt. Ich sehe mich wieder an dem Hof zu Burgau, wo wir zusammen Edelknaben waren. Wir hatten öfters Streit, du meintest's gut, schaltest mich, dass ich nach hohen Dingen unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend, und priesest mir den goldenen Mittelweg. Hey, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt. Sie hat dich früh zum abgelebten Manne gemacht, mich nicht. Die Hoffnung nenne ich meine Göttin noch. Ein Jüngling ist der Geist. Und sehe ich mich dir gegenüber, ja, so möchte ich rühmend sagen, dass über meinem braunen Scheitelhaar die schnellen Jahre machtlos hingegangen. Wer nennt das Glück noch falsch? Mir war es treu. Hob aus der Menschenreihen mich heraus. Nichts ist gemein in meines Schicksals wegen. Wer möchte mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Zwar scheine ich tief herabgestürzt, doch werd ich wieder steigen. Und doch erinnere ich an den alten Spruch, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben. Den alten Gordon höre ich widersprechen. Wohl weiß ich, dass die irdischen Dinge wechseln. Die bösen Götter fordern ihren Zoll. Auch ich hab ihm geopfert. Denn mir fiel der liebste Freund und fiel durch meine Schuld. Der Neid des Schicksals ist gesättigt. Es nimmt Leben für Leben an und abgeleitet ist auf das geliebte Haupt der Blitz, der mich zerschmetternd sollte niederschlagen. Kommt da nicht Seni und wie außer sich? Was führt dich noch so spät hierher, Baptist? Flieh, Hoheit, eh der Tag anbricht. Vertraue dich den Schwedischen nicht an. Was fällt dir ein? Die Zeichen stehen grauenhaft. Nahe umgeben dich die Netze des Verderbens. Nicht diesen Heiden überliefere dich, die Krieg mit unserer heiligen Kirche führen. Schalt das Orakel daher. Nun besinne ich mich. Dies schwedische Bündnis hat dir nie gefallen. Leg dich schlafen. Solche Zeichen fürchte ich nicht. Mein Fürst, wenn es doch kein leeres Furchtbild wäre, wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes zu ihrer Rettung wunderbar bediente. Ihr sprecht im Fieber, einer wie der andere. Wie soll mir Unheil kommen von den Schweden? Wenn dennoch eben dieser Schweden Ankunft gerade die es wäre, die das Verderben beflügelte auf ihr so sicheres Haupt. Noch ist es Zeit, mein Fürst. Oh, hör ihn. Zeit? Und wozu? Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie und diese Festung soll sich ihm verschließen. Will er uns denn belagern? Er versucht's. Es wird den Kaiser rühren und versöhnen. Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, wird höher stehen in seines Kaisers Gnade, als jeder nie Gefallene hat gestanden. Blut ist geflossen, Gordon. Niemals kann der Kaiser mir vergeben. Könnt er's? Ich könnte niemals mir vergeben lassen. Hätte ich vorher gewusst, dass es den liebsten Freund mir würde kosten. Kann sein, ich hätte mich bedacht. Kann sein auch nicht. Doch was nun schone noch. Zu ernsthaft hat's angefangen, um in nichts zu enden. Hab es denn seinen Lauf? Sieh, es ist Nacht geworden. Auf dem Schloss ist's auch schon stille. Gute Nacht, Gordon. Ich denke, einen langen Schlaf zu tun. Denn dieser letzten Tage Qual war groß. Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken. Er bringt die Mörder. Hier, steht still, bis ich das Zeichen gebe. Was soll ich tun? Versuche ich ihn zu retten? Vom Korridor her schimmert Licht. Das wird zum Schlaf gemacht, des Fürsten. Entkommt er, lade ich auf mein Haupt die fürchterlichen Folgen. Ich stell's dem Himmel heim. Gordon! Was sucht ihr hier? Entließ der Herzog euch so spät? Ihr tragt die Hand in einer Binde. Sie ist verwundet, dieser Illo fort wie ein Verzweifelter. Sie sind tot? Es ist geschehen. Ist er zu Bett? Er soll nicht sterben, nicht durch euch. Der Himmel will euren Arm nicht. Nicht meines Armes braucht's. Sein Herz ist noch den irdischen Dingen zugewendet. Nicht gefasst ist er, vor seinen Gott zu treten. Gott ist barmherzig. Nur diese Nacht noch gönnt ihn. Der nächste Augenblick kann uns verraten. Eine Stunde. Eine Nachricht kann kommen. Ein wundertätiges Ereignis. Ihr erinnert mich, wie kostbar die Minuten sind. Mechtelel, Dero! Schwedische Trompeten. Die Schweden stehen vor Eger. Wer darf hier lärmen? Still, der Herzog schläft. Jetzt ist Zeit zu lärmen. Hilfe! Lärmer! Mir war's, als hörte ich Stimmen hier und Tritte. Wäre nur mein Mann zurück vom Gastmahl. Ob der Herzog noch wach ist? Butler, es ist ein Irrtum. Es sind nicht die Schweden. Gräfin. Wo ist mein Mann? Ihr Mann? Gehen Sie hinein. Nicht eher, bis Sie mir entdecken. Um Gottes Willen, gehen Sie. Butler! Butler! Der ist ja auf dem Schloss mit meinem Mann. Butler! Es war ein Irrtum. Die Kaiserlichen sind es dir eingedrungen. Graf Piccolomini schickt mich hierher. Er wird gleich selbst hier sein. Ihr sollt nicht weitergehen. Er kommt zu spät. Gott der Barmherzigkeit. Was ist zu spät? Octavio in Eger eingedrungen? Wo ist der Herzog? Was ist geschehen? Seni. Drinnen liegt der Fürst ermordet. Euer Mann ist erstochen auf der Burg. Platz! Platz dem Grafen Piccolomini! Es darf nicht nicht sein. Es ist nicht möglich. Butler! Gordon, ich will's nicht glauben! Saget nein! Hier ist das goldene Vlies des Herzogs Stegen. Befehlt ihr, dass man die Kanzlei... Hier steht der Graf, der jetzt allein Befehl hat zu geben. Ich hebe meine Hand auf. Ich bin an dieser ungeheuren Tat nicht schuldig. Eure Hand ist rein. Ihr habt die meinige dazu gebraucht. So musstest du des Herrn Befehl missbrauchen und grauenvollen Meuchelmord auf deines Kaisers Namen wälzen. Ich hab des Kaisers Urteil nur vollstreckt. Ich habe eine gute Tat getan. Ich habe das Reich von einem furchtbaren Feind befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Ich wusste immer, was ich tat. Habt ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? Den stehenden Fußes reiß ich ab nach Wien, mein blutendes Schwert vor meines Kaisers Thron zu legen und den Beifall mir zu holen, den der geschwinde, pünktliche Gehorsam von dem gerechten Richter fordern darf. Gräfin Terzky, muss es dahin kommen? Es sind die Früchte ihres Tuns. Der Herzog ist tot. Mein Mann ist tot. Dies Haus des Glanzes und der Herrlichkeit steht nun verödet. Ich bin die Letzte drin. Ich schloss es ab und liefere hier die Schlüssel aus. Und welche Deutung gebe ich Ihren Reden? Sie denken würdiger von mir, als dass Sie glaubten. Ich überlebte meines Hauses Fall. Ich habe Gift. In wenig Augenblicken ist mein Schicksal erfüllt. Ein Brief? Das ist das kaiserliche Siegel. Dem Fürsten Piccolomini.